Und diese Art der Ansprache funktioniert auch deshalb so gut, weil die USA selbst eine landgewordene Heldenreise sind, gebaut von Menschen, die offen sind für einen kreativen Umgang mit der Realität. In seinem Buch Fantasyland, 500 Jahre Realitätsverlust, die Geschichte Amerikas neu erzählt, zeichnet der Journalist und Schriftsteller Kurt Anderson die historische Entwicklung nach, welche die USA zu dem machte, was er als einen illusorisch-industriellen Komplex bezeichnet. Fantasyland meint folglich ein Land, welches sich selbst Fiktionen andreht und alternative Wirklichkeiten anbietet. Uns gegenseitig verträumte Fälschungen zu verkaufen, wurde im ganzen Land zur Normalität und Teil des American Way of Life. Anderson erklärt, wie die individuelle Fabrikation einer eigenen Wirklichkeit zu einer akzeptablen sozialen Praxis werden konnte. Die Auswanderer, die im 17. Jahrhundert in die neue Welt reisten, folgten dem fundamentalen Antrieb einer Heldenreise, Verbesserung der eigenen Situation und Lebensverhältnisse durch Transformation. Oder wie es Maeve, eine Androidin in der Science-Fiction-Western-Serie Westworld, ausdrückt: Und so floh ich über den glitzernden Ozean, und als ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, hörte ich als erstes wieder diese verdammte Stimme. Weißt du, was sie sagte? Sie sagte, das ist die neue Welt, und in dieser Welt kannst du verdammt nochmal sein, wer immer du willst. Fußnote: Die Prämisse der Serie ist bemerkenswert. In einer nicht allzu fernen Zukunft können Besucherinnen in einer mit täuschend echten menschlichen Cyborgs ausgestatteten Westernwelt für einen Ausflug lang Cowboy spielen, inklusive Mord, Raub und Vergewaltigung. Die künstlichen Intelligenzen sind darauf angelegt, den Parkbesuchern durch einen narrativ von ihnen angeleiteten Eskapismus die perfekte Immersion zu ermöglichen. Eine der schillerndsten Figuren in diesem Kosmos ist die Bordellbesitzerin Maeve, die zu Beginn des Parks die Gäste in ihrem Saloon begrüßt und immer wieder Teile dieser Aussage mit auf die Reise gibt.